Ja, ihr habt gut zwitschern. Und ich krieg wieder den Zwirn nicht in die Nadel. Ach ja, das nenne ich mir einen Sommermorgen. Und ich muss in der Werkstatt hocken und nähen. Ach ja. Die Moosverkäuferin. Ja, warum sollte ich mir eigentlich die Arbeit nicht versüßen? Hey, liebe Frau, kommt hier herauf. Hier wird sie ihre Ware los. Schon gut, ich komme schon. Schönes, süßes Moos. Spaziert, liebe Frau. Grüß Gott, lieber Herr Schneidermeister. Grüß Gott, grüß Gott. Das Mus riecht aber gut. Ja. Ach, wieg sie mir doch sogleich 100 Gramm davon ab. Was? 100 Gramm? Ja. Und dafür musste ich nun 3 Treppen hoch mit meinem schweren Korb? Je nun, gute Frau. Wenn's auch ein Viertelpfund wird, mir soll's nicht darauf ankommen. Oh, da habt ihr euer Viertelpfund. Hey. Und etliches dazu. Aber ihr... Ich will's euch schenken, Herr Schneidermeister Schmachtanz. Und nun auf Nimmerwiedersehen. Au. Da geht sie hin. Aber das Mus soll Gott mir gesegnen. Wie das schmeckt. Was? Fliegen? Hey. Was wollt ihr denn hier? Na? Hab ich euch etwa eingeladen? Wie? Na, husch weg! Na, wart. Ich will's euch jetzt aber mit dem Lappen geben. Hey, Jutta! Nicht getroffen. Aber jetzt, wartet, was erwische ich noch? Wieder nichts. Na, sowas. Aber jetzt kriege ich euch. Da liegen sie. Und, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 auf einen Streich. Was? Bist du so ein Kerl? Na, also das soll die ganze Welt erfahren. Ich will mir jetzt schleunigst einen Gürtel nähen und darauf sticken. 7 auf einen Streich. So, das wär's. Und den binde ich mir jetzt um den Leib. So, und jetzt ein Stückchen weichen Käse in die Tasche. Die Werkstatt verschlossen und in die weite Welt hinaus. La la la la la la la la la. Nanu, Piepmatz. Hast dich im Gesträuch gefangen? Na komm mit zu meinem Käse in die Tasche. Na ja doch, so. Und jetzt wollen wir mal sehen, wer am besten pfeifen kann. Ein Riese sitzt da großmächtig auf dem Berg und sieht mich nicht einmal. Hey, holla, Kamerad. ich bin auf der Wanderschaft in die weite Welt. Hast du Lust mitzugehen? Ach du Lump, du miserabler Kerl. Fast hätte ich Lust, dich in die Luft zu blasen. So weit sind wir aber noch nicht. Hier, sieh einmal den Gürtel. Da kannst du lesen, was für ein Kerl ich bin. Komm näher ran und lass mal sehen. Ich habe nur noch ein einziges schwaches Auge. Sieb. Ine. Komm doch ein bisschen näher. Sie bin auf einen Streich. Ah! Wenn du so ein tüchtiger Kriegsmann bist, so hast du sicher auch Kraft genug, Wasser aus einem Stein zu quetschen, wie ich das jetzt tue. Gib Acht! Das machen wir nach, du Erpelmännchen. Wenn's weiter nichts ist, das waren ja nur 3 Tropfen. Wie gut, dass ich den Käse in der Tasche habe. Hier, sieh mal, hier habe ich einen Stein. Den will ich quetschen, dass das Wasser nur so rauscht. Gib mal Acht. Geld, das war ein wenig besser. So haben wir nicht gewettet. Aber wenn du einen Stein noch höher werfen kannst als ich, so will ich es gelten lassen. Gib Acht, ich werfe. Du Fliegenbein, das mach mir mal nach. Wie gut, dass ich den Vogel in der Tasche habe. Ganz gut geworfen, Kamerad. Dein Stein hat aber zur Erde zurückfallen müssen. Aber ich will dir jetzt mal einen werfen, der niemals wiederkommt. Gib mal Acht. Nun, wie gefällt dir das Stückchen? Schön, ich gebe zu, dass du ein tüchtiger Kerl bist. Und wenn du Mut hast, dann komm mit. Der Abend naht. Du kannst in unserer Höhle übernachten. Das soll ein Wort sein, Kamerad. Ich gehe mit. So komm, du Fliegenbein. Komm nur, Fliegenbein, ich führe dich. Komm. So, hier ist mein Bett. Leg dich hinein. Ja, ich schlafe lieber an der Feuerstelle, weißt du. Oh, diese Finsternis. Mir wird auf einmal so unheimlich zumute. Nein, nein, nein, ich leg mich doch lieber nicht ins Bett. Nein, ich will hier in dieser Höhlenecke will ich schlafen. Ui, wie bin ich müde. Warum schläfst du nicht, Bruderherz? Wie könnte ich schlafen? Der Kerl in meinem Bett hat 7 auf einen Streich getötet. Schockschwere Not. Ja. Ja, bist du verrückt? Du hast ihn mitgebracht. Sieh zu, dass du ihn wieder los wirst. Was soll ich tun? Er ist so stark wie du und ich zusammen. Hier, nimm die Eisenstange. Ruhig mal, der Kerl schläft bombenfest. Na und? Ich sehe keine Hand vor Augen. Und mache ich Licht, bringt er uns beide um. Los, sage ich dir. Du weißt ja, wo das Bett ist. Schlag zu! Das Weitere findet sich. Meinst du? Ja. Na gut. Die Stange her. Ich will es tun. Ja. Ja. Das Bett ist hin. Der Kerl macht mein Leben keinen Mucks mehr. Ja, komm schon, Bruderherz. Bevor der Morgen graut, wollen wir noch ein wenig des Königs Vorratshäuser Na, das dachte ich mir doch, ihr Tröpfe, dass ihr kein Hirn im Kopf habt. Na, wart, ich will's euch geben, wenn wir uns wiedersehen. Doch, nun so schnell wie möglich fort und geradenwegs zum Schloss. Ja, wer weiß, vielleicht kann ich am Morgen schon des Königs Hauptmann werden. Da glitzern ja schon die Fenster des Schlosses in der Morgensonne. Ach ja, na ja, ich bin ja auch schon lange genug marschiert. Ach, ich werde mich jetzt ein wenig ins Gras legen und ruhen. Oje, wie bin ich müde. Ja, ich werde mich jetzt hier hinlegen, so, und schlafen. Ach ja, ja, ja, ja. Es sieht doch nur ab, wenn er da liegt an einem Gras und schläft. Wo? Ach da, wahrhaftig, der Kerl schläft am helllichten Morgen. Und will uns am Herrgott den Tag stehlen. Das ist ja ein Fremder. Natürlich, du Dummkopf, bei uns wird ja am Tage gearbeitet. Aber seht mal, er trägt einen mächtigen Gürtel um seinen Leib. Wo? Ach da, ja. Und es steht etwas darauf gestickt. Kommt mal näher ran und liest mal, was hier geschrieben steht. Wo? Ach da, ja. 7 Auf einen Streich? Nein, sowas. 7 auf einen Streich? Das muss ein mächtiger Kriegsheld sein. Ja, aber was will denn der große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Vielleicht will er die Riesen totschlagen. Warum er braucht gar nicht so zu lachen. Ich meine es ernst. Ja, vielleicht hast du recht. Wir sollten seine Ankunft im Schlosse melden. Der König sucht ja einen neuen Hauptmann für seine Leibgarde. Ja, kommt. Wir werden kommt. Ja, vielleicht. Zum König. Habt ihr es gehört, Kameraden? Das war er. Wer? Der neue Hauptmann. Er geht zum König. Der Prahlhans. Der Windmacher. Aber er hat 7 auf einen Streich erschlagen. Ja, hat sich was auf einen Streich. Vielleicht Fliegen, was? Oder bloß Mücken, wie? Hätte nicht einer von uns genauso gut Hauptmann werden können? Undank ist der Weltlohn. Aber das sage ich euch. Ich nehme einen Abschied. Ich auch. Ich? Erst recht. Das war so abgemacht. Einer für alle. Alle für einen. Aber warten wir es ab, Kameraden. Der Hofmarschall ist auf unserer Seite. Ja, das ist wahr. Er ist schon zum König gegangen und überbringt ihm unsere Forderung. Ja, glaubt ihr denn vielleicht, dass der König den Neuen wirklich entlässt? Na, warten wir es ab. Kommt, wir gehen ins Schloss. Vielleicht können wir etwas an den Türen horchen. Hm? Nein, nein und abermals nein. Meine Soldaten dürfen mich nicht verlassen, Hofmarschall. So rate ich euch, Herr König, setzt den neu ernannten Hauptmann, diesen Fremdling, wieder ab. Unmöglich, Hofmarschall. Er wird uns alle umbringen. Bedenkt doch nur, er hat 7 auf einen Streich erschlagen. Die Soldaten glauben's nicht. Sie nennen ihn einen Windmacher, einen Prahlhans und verlangen ihren Abschied. Na, aber die Soldaten dürfen mich jetzt nicht verlassen, Hofmarschall. Nun, so lass doch den Fremdling mit den Riesen kämpfen. Von den Riesen, Herr König, ist noch niemand lebend zurückgekommen. Wenn er sich aber weigert, Hofmarschall. Oh, versprecht ihm eure Tochter zur Frau. Versprecht ihm alles, was ihr wollt. Ist er erst tot, braucht ihr ihm nichts zu zahlen. Vielleicht habt ihr recht. Na gut. He, Wache! Lasst den Hauptmann eintreten. Schlagt Alarm und 100 Reiter sollen satteln. Sogleich, Herr König. Der Hauptmann zum König! Der Hauptmann zum König! Der Hauptmann zum König! Der Hauptmann zum König! Der Hauptmann kommt! Der Hauptmann kommt! Da ist der Hauptmann schon, Herr König. Majestät! Hört, Hauptmann! Wenn ihr wirklich 7 auf einen Streich zu treffen wisst, so schafft mir noch heute die Riesen vom Leib, die meine Vorratshäuser plündern und das Land verwüsten. Ich will euch dafür meine Tochter zur Gemahlin geben und dazu das halbe Königreich. Die Prinzessin und das halbe. Oh, allgewiss. Allgewiss, Herr König. Ich will euch die Riesen schon bändigen. Wer 7 trifft auf einen Streich, der fürchtet sich auch nicht vor 2. In einer Stunde bin ich zurück. Da reitet er in seinen sicheren Tod. Und ihr behaltet eure Wachsoldaten. Gesessen. Bleibt ihr am Waldrand, Leute. Ich werde schon alleine mit den Riesen fertig. Da geht er hin, der Pralanz. Und niemals kehrt er wieder. Warum sammelt er bloß die Steine? Was weiß ich. Aber seid still. Vielleicht können wir etwas hören. Hab ich euch? Liegen unter einem Baum und schnarchen, dass alle Äste wackeln. Na, wartet, wartet. Ja, hier lässt sich's recht gut auf den Baum klettern. So, und nun will ich euch den Schlaf mit Steinen segnen. Hey, dieser Wurf gilt dir, Halunke. Au! Mona! Mona! Warum schlägst du mich? Demona, Herzen, ich schlag dich nicht. Was? Nicht? Ich spür's ja noch. Du träumst, Bruder. Der schwere Wein drückt noch auf deinen Magen. Schlaf weiter, Brüderchen. Na, der saß. So, und jetzt kommt der andere an die Reihe. Bruder, warum willst du mich? Ich? Was? Du träumst. Das fette Fleisch drückt noch auf dein Bäge. Schlaf weiter. Mein Vögelchen, du bist noch einmal dran. Ey, zum Teufel auf! Das ist so alt, Halunke! Bist du verrückt geworden? Lass mich los! Ich kann dich sterben! Du schlägst mich nicht noch! Mein Gott! Und ob ich dich noch einmal schlage, du Halunke! Nein! Nur zu. Ja, ja. Reißt nur die Eichen aus der Erde. Da. Der erste. Der zweite. Ei, Vögelchen. Jetzt habt ihr ausgezwitschert. Hey. Ah. Hauptmann! Hilft ihr noch, Hauptmann? Oh je, die Reiter. Nur schnell den Baum hinunter. Kommt nur heran! Die Arbeit ist getan! Rechter Himmel! Da liegen sie! Bei meinem Bart, das nenne ich ganze Arbeit. Gell, Kamerad? Ja, dazu muss man sein Handwerk schon verstehen. Die haben sich gewehrt, wie Wilde. Seid ihr denn nicht verwundet? Wo denkt ihr denn hin? Och, dazu bin ich viel zu flink. Hey, Leute! Aufgesessen und im Galopp zurück zum Schloss. Der Hauptmann hat die Riesen erschlagen. Was rufen Sie im Schloss? Er hat die Riesen erschlagen? Er hat die Riesen wirklich erschlagen, Hofmarschall? Beruhigt euch, Herr König. Ihr braucht ihm eure Tochter nicht zu geben. Ich habe ihn wieder in den Wald geschickt. Das mächtige Einhorn und den wilden Eber fängt er sicher nicht. Denn eines dieser Ungeheuer wird ihn töten. Er ist schon unterwegs in sein Verderben. Dank, mein Pferd. So, hier kannst du grasen. Will einmal sehen, wo das Einhorn und der wilde Eber stecken. Oh je, da kommt das Einhorn schon. Was suchst du hier im Waldrevier? Gerade dich. Deswegen bin ich ja hergekommen. Ich bin ein wildes Tier. Oh, das macht nichts. Ich kann auch viel wilder werden. Ich spieß dich auf mein Horn. Sachte, sachte, sachte, Vögelchen. So geschwind geht das nicht. Lauf doch, wenn du laufen kannst. Da, wollen mal sehen, wer flinker ist. Du bist, ich komme. Da sagte ich es nicht. Nun sitzt du fest mit deinem Horn im Baum. Ja, ja, man muss nur schnell genug zur Seite springen. Bleib nur hübsch hier, mein Vögelchen, bis ich den wilden Eber habe. Den will ich hier in der Kapelle fangen. So, das Tor ist offen. Oh je, da kommt das Untier schon. Was suchst du hier? Im Waldrevier? Ja, du kannst aber dumm fragen. Na, gerade dich. Und ich hab dich ja auch schon. Ich bin ein wildes Tier. Ja, ja, ja, ja. Das hat das Einhorn auch schon behauptet. Na ja, wir werden ja sehen, ob du wirklich so wild bist. Ich hab... zwei Hauer vorn! Vögelchen, Vögelchen, deine Hauer, die sollen schon stumpf werden. Lauf doch, wenn du laufen kannst. Na, lauf doch, wollt sehen, wer flinker ist. Ah, du Wicht, ich komme! Da sagte ich es nicht. Ja, nun sitzt du in der Waldkapelle. Man muss nur schnell genug zur Seite springen und die Tür zuschlagen. Komm, Max! Wir reiten ein ins Schloss. Und diese Vögelchen, die müssen's laufen lernen. Na, Herr König, da bin ich wieder. Nun gebt mir den verdienten Lohn. Wollt ihr ihm wirklich eure Tochter geben, Herr König? Was ich versprochen habe, will ich halten. Er hat mein königliches Wort. Soldaten, hört mich an. Der junge Held hier hat getan, was von uns keiner konnte. Er hat das Land befreit von allen Ungeheuern. Ich will ihm meine Tochter zur Gemahlin geben und er soll nun an meiner Stelle herrschen. Euer junger König, lebe hoch! Hoch! Hoch! Hoch! Und keiner hat gemerkt, dass ich ein Schneider bin.